Habe ich eigentlich gesagt, dass der Meister Eder die kleine Schaukel vom Pumuckl, das Pumuckl-Bett und die Pumuckl-Kommode in die Wohnung hinaufgestellt hat? Klar, was hätte sonst der Steffi gedacht? Das war natürlich eine rechte Umstellung für den Pumuckl. Erstaunlicherweise ging das die erste Zeit ganz gut, vor allem, weil sich der kleine Kobold dem Steffi haushoch überlegen fühlte. Aber als der Steffi gemerkt hatte, dass ihm nichts, aber auch gar nichts durchgeht, fing er an, sich zu bessern, und mit einem Mal machte ihm die Arbeit auch Spaß. Und der Meister Eder sah dann auch, dass Steffis Großvater recht hatte. Der Bub stellte sich nämlich gar nicht ungeschickt an. Herr Eder freute sich darüber, ganz im Gegensatz zum Pumuckl. Je netter der Steffi wurde, desto ärgerlicher war der Pumuckl. Den Gipfel allerdings erreichte Pumuckls Eifersucht, als Steffis Großvater in die Werkstatt kam und sich mit seinem alten Freund Eder über den Steffi unterhielt. Also wie man euch zwei da so nebeneinander arbeiten sieht, nachher kriege ich direkt das Gefühl, dass aus unserem Steffi noch was wird. Ja, Schorsch. Ja. Das ist aber nett, dass du mal vorbeischaust. Muss ich doch. Wo doch sogar meine Schwiegertochter sagt, dass das doch eine gute Idee von mir war, den Steffi zu dir zu tun. Es ist ein reiner Erfolg, gell, Steffi? Stefan mit EF, bitte. Ja. Gehst du, Herr Eder. Ich mag's doch ganz gern, wenn Sie Steffi zu mir sagen. Na, ist recht. Also, Schorsch, ich muss schon ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass der Steffi mir nach so kurzer Zeit schon so viel Arbeit abnehmen kann. Ja, er stellt sich wirklich nicht dumm an. Ja, das hört man sehr gern, Steffi. Du, Opa, Der Eder hat gesagt, ich darf mir was für mein Zimmer machen. Ein Regal, wo mein Plattenspieler und die Platten reinpassen. Steffi, da bleib gleich noch ein bisschen länger bei Meister Eder. Ich brauch auch ein Regal. Na, ich bleib da, solange ich darf. Die Schule kann mir gestohlen bleiben. Naja, Steffi, das warten wir erst einmal ab, ja? Du weißt, dein Vater legt Wert darauf, dass du die Schule weitermachst. Aber bis Ostern könnte ich doch bleiben. Opa, bitte. Ja, weißt, das müssen wir schon den Herrn Eder überlassen. Schließlich ist das ja eine Gefälligkeit, dass er dich genommen hat. Nein, jetzt ist schon nicht mehr bloß eine Gefälligkeit. So. Jetzt ist mir der Steffi schon eine richtige Hilfe. Ja. Darum darfst du ja das Regal machen, gell, Steffi? Mein Franz, du weißt gar nicht, was du uns Gutes tust. Na ja. Wir haben uns jedes Mal gefürcht, wenn wir in die Schule zum Lehrer haben gehen müssen. Du bist der Erste, der den Steffi lobt. Ja, wir fangen jetzt alle miteinander direkt an, vom Steffi was zu halten. Der Steffi ist schon recht. Gell, Bub? Wir zwei schaffen das schon. Und bei diesem Satz hat der Meister Eder dem Steffi anerkennend auf die Schulter geklopft. Da ist der Steffi vor Freude ganz rot geworden. Aber noch einer ist rot geworden. Und das nicht vor Freude, sondern vielmehr vor Zorn. Der Pumuckl. Er rannte in die Küche hinauf und wartete dort mit finsterer Miene auf den Meister Eder. Und dann legte er los. Dann wird der liebe Steffi gelobt und gehätschelt und geschultert geklopft. Ja. Der liebe, fleißige, brave Bub und alles ist vergessen, dass er gleich am ersten Tag Zigaretten geraucht hat und deinen Schnaps heimlich leer getrunken und den Schmutz statt in den Eimer einfach unter die Bretter gekehrt hat und dass er, Vergiss das Schnaufen nicht, Pumuckl. Hat er das getan oder hat er das nicht getan? Eigentlich hat er es getan. Also. Du hast doch mitgeholfen, dass es nimmer tut. Was? Wir zwei haben ihn doch erzogen. Ja, aber nicht, damit du ihn jetzt lobst, dass er da bleiben will. Dann hätte ich ihn ja lieber überhaupt nicht gezogen. Dann hätte ich ihn ja lieber so böse werden lassen, hätte aber ich ihn am liebsten. Aber Pumuckl, schau, jawohl. Der Bub hat doch nichts getan. Aber du tust was. Schulterklopfen. Wer klopft mir auf die Schulter? Oh, niemand. Dabei bin ich ein so braver Pumuckl, dass es bereits eine Schande ist für einen Nachfahren von einem Klabautermann, so brav zu sein. Aber das werde ich jetzt ändern. Jawohl, ändern! Pumuckl, komm her, schau. Ich klopf dir jetzt auch auf die Schulter. Und nein, danke, nicht mehr nötig. Aber geh zu, du weißt doch genau, dass du mein lieber Kleiner... Zu spät. Ich bin nicht mehr lieb. Pumuckl, wenn ich dich nicht hätte, dann... Dann hättest du den Steffi schon längst hinausgeworfen, weil er lauter heimliche Sachen machen würde. Aber ich werde dafür sorgen, dass er wieder unheimliche Sachen macht. Jawohl, ich setze mich in meine Schaukel und denke nach. Und wie ich nachdenken werde... Komm hier raus. Und ich muss jetzt auf einen Sprung weggehen. Glaub aber ja nicht, dass ich dir nicht auf deine Schlicht komme, gell? Der Meister Eder ging also weg und der Pumuckl brütete finstere Dinge in seiner Schaukel aus. Das heißt, er versuchte, sie sich auszudenken, aber es fiel ihm nichts so Rechtes ein. Er beschloss daher, zunächst einmal in die Werkstatt zu hüpfen, wo der Steffi gerade eifrig arbeitete. Der Pumuckl schaute sich suchend um und dabei fiel sein Blick auf eine noch fast volle Zigarettenschachtel, die der Meister Eder hatte liegen lassen. Der Meister Eder hatte dem Steffi das Rauchen verboten. Was lag näher, als dass der Steffi eben doch heimlich rauchte. Vorsichtig zog der Pumuckl 4 Zigaretten aus der Packung, klemmte sie sich unter den Arm und sauste damit nach oben. So, so, jetzt ist der liebe Steffi ein böser, böser Raucher. Hat er alle im Hof geraucht und dann weggeworfen, jawohl, damit der Meister Eder keinen Stammel findet. Stummel, Stummel, Stummel findet. Der wird auch keinen Stummel finden, weil nämlich gar keiner da ist, sondern nur ganze Zigaretten. Und die werde ich wegverstecken. Die werde ich in den Abfalleimer geht nicht. Da kann man sie finden. Also, die werde ich dann in eine Schublade, da kann man sie auch finden. Wo verstecke ich die denn gleich hin? Also ein Versteckekobold muss doch ein Versteck finden. Also, ja, wenn meine Kommode, wenn die nicht so voll wäre von Pumuckl-Sachen, dann könnte ich sie vielleicht in die... Ich hab's. Pumuckl-Sachen kommen unters Bett und Zigaretten kommen in meine Kommode. Das wird jetzt eine Zigarettenaufhebekommode. Der Meister Eder kam nach ungefähr einer Stunde zurück und ging in die Werkstatt. Und es kam der Augenblick, in dem er nach seiner Zigarettenschachtel griff. Er schaute verwundert den geschwundenen Zigarettenbestand an und brummte. Die Schachtel habe ich doch erst frisch aufgemacht. Ich habe da noch nicht mehr als eine, höchstens zwei Zigaretten drauf. Was ist denn, Herr Eder? Ja, da fehlen doch mindestens 3, wenn nicht 4 Zigaretten. Aber vielleicht sind Ihnen ein paar Zigaretten rausgefallen. Ja, dann müssen sie ja irgendwo am Boden liegen. Dann weiß ich's auch nicht. Du hast nicht zwischendurch geraucht. Ich? Na, ganz bestimmt nicht. Herr Eder, glauben Sie, dass ich die weggenommen habe? Ich weiß momentan selber nicht, was ich glauben soll. Weg sind's jedenfalls. Und ich hab's nicht geraucht. Dann müssen's aber wo sein. Ja. Na, ich suche jetzt noch einmal überall. Vielleicht finde ich's. Und ich such oben in der Wohnung. Vielleicht sind's dort. Der Meister Eder ging nach oben. Dort fand er zwar nicht die Zigaretten, aber einen recht zufrieden dreinschauenden Pumuckl. Du sag einmal, Pumuckl, mir fehlen Zigaretten. Weißt du, wo die hinkommen sind? Ja, das weiß ich. Ja, und wo sind die? Die sind in der Luft, als Rauch. So. Ja. Soll das heißen, dass der Steffi die geraucht hat? Ich habe mir zwar vorgenommen, also dir nicht mehr bei der Erziehung von dem Steffi zu helfen, aber ich bin ja nicht so. Du, Pumuckl, 4 ja. Zigaretten 4. Kann der Steffi aber nicht rauchen. Wieso? Na, erstens war dazu die Zeit zu kurz und zweitens wäre ihm da ganz hundsmiserabel schlecht worden. Ja, aber er kann ja auch welche, also zum Beispiel, also sagen wir mal so, er kann ja auch welche eingesteckt haben, oder nicht? Ja, das kann er schon. Ja, aber wenn ich mich recht erinnere, dann hat er ja schon öfters etwas heimlich getan, oder nicht? Ja. Vielleicht hat unsere Erziehung einfach nichts und nichts genützt. Mhm. Ja, nichts und nichts. Und du hast keine Zigaretten verschleppt. Ich habe etwas Besseres zu tun. Ich habe inzwischen ein Gedicht gemacht. So, ja. Was denn für eins? Ein Gedicht. Ja, das Gedicht hätte ich aber jetzt gern gehört. Du sagst mir es doch immer auf, wenn du Gedichte machst. Ja, bitte. Der Steffi hat gelogen, da haben wir ihn erzogen und klopfen auf die Schulter. Schulter. Jetzt hab ich den Reim auf Schulter vergessen. Mhm. Was hast du eigentlich? Meinst du, ich rauche Zigaretten? Oder ist der liebe Steffi so lieb, dass nur noch der Pumuckl was anstellen kann? Hm? Also einer von euch zwei lügt. Ja, einer, ja. Das kann ich nicht leiden. Mir geht's überhaupt nicht um die Zigaretten, aber mir ist es so zuwider, wenn ich jemand verdächtigen muss. Das kann ich doch gar nicht sagen, wie. Mir ist es auch zuwider, manches. Und ich kann es dir auch gar nicht sagen, wie. Also jedenfalls ist es mir sehr wie zuwider. Jawohl. Der Meister Eder ging daraufhin nachdenklich in die Werkstatt hinunter. Ein bisschen hoffte er, dass der Steffi die Zigaretten gefunden haben würde. Leider aber hatte dem Steffi alles Suchen nichts genützt. Da herin sind's ganz bestimmt nirgends. Na, lass nur, das wird sich schon klären. Wo sie mich heute doch so gelobt haben, da werde ich 5 Minuten später gleich Zigaretten wegnehmen. Ja, du hast recht, Steffi. Das traue ich dir auch nicht zu. Der Meister Eder beschloss, die Zigarettengeschichte einfach auf sich beruhen zu lassen. Er redete kein Wort darüber. Das war nun genau das, was der Pumuckl nicht gewollt hatte. Er fragte daher am nächsten Tag beim Frühstück vorsichtig, Gehst du heute wieder weg? Ja, das kann schon sein. Aber dann bleib bitte nicht zu lange weg. Weißt du, sonst raucht dir der Steffi wieder deine Zigaretten weg. Ja, du gehst weg und der raucht die Zigaretten ja, weg. Die nehme ich diesmal mit, die Zigaretten. Oh, die nimmst du. Das ist sehr traurig, dass du jetzt immer alles mitnehmen musst. Weißt du, am besten, du sperrst auch alle Schränke ab. Und das gleich für immer, weil du ja den lieben Steffi für immer behalten möchtest. Dann kannst du auch gleich alles absperren. Das ist sehr angenehm, sowas. Pumuckl, lass die Hitzerei sein. Sowas tut man nicht. Und nur damit du es weißt, ich sperre überhaupt nichts ab. Ich lass sogar extra Zigaretten rumliegen. So, extra, extra. Naja, also dann zähl sie aber gut ab. Der Meister Eder ließ tatsächlich eine angebrochene Schachtel Zigaretten in der Werkstatt liegen und ging weg. Nicht ohne die Zigaretten doch abgezählt zu haben. Der Pumuckl hatte nichts Eiligeres zu tun, als wieder Zigaretten zu stibitzen und sie in seiner kleinen Kommode zu verstecken. Diesmal nahm er, um es gleich gründlich zu machen, 6 Stück und musste noch mehr von seinem Krimskrams aus der kleinen Schublade nehmen und unter seinem Bettchen verstauen. Der Meister Eder kam zurück und es war unübersehbar, dass Zigaretten fehlten. Aber nicht nur für den Schreinermeister, sondern auch für den Steffi. Der sagte, kaum dass der Meister Eder die Packung in die Hand genommen hatte, Heute haben's aber schon viel geraucht, Herr Eder. Die Packung haben's doch erst heute früh aufgemacht. Und jetzt ist schon gleich leer. Ja, ja. Es fehlen 6 Stück. Warum sagen Sie, dass die fehlen? Ja, weil ich die 6 nicht geraucht hab. Ja, aber das gibt's doch nicht. Wo sollen die denn hingekommen sein? Es war ja außer mir kein Mensch in der Werkstatt. Ja, da bin ich nicht so sicher. Na, bestimmt nicht. Und ich hab's nicht genommen. Gleich 6 Stück, das wäre ja blöd von mir. Allerdings, Steffi, 6 Stück wegnehmen, das ist so übertrieben viel. Das schaut mir ganz nach was anderem aus. Nach was denn? Na, dass die oben in der Wohnung sein müssen. Ich komm gleich wieder, Steffi. Pumuckl! Pumuckl! Bitte störe mich nicht. Ich dichte gerade. So? Ja. Genauso wie gestern. Nein, anders. Hoffentlich fällt da heute ein Reim auf Schulter ein. Oh ja, oh ja, ja, ist mir schon eingefehlt. Meister Eder, alles Dulder und klopft dem Steffi auf die Schulter. Nicht schlecht, ne? Aber eins dulde ich nicht. Was denn nicht? Dass du Zigaretten wegnimmst, damit ich den Steffi verdächtige. 6 Stück fehlen. Gib's sofort her. Na, vielleicht sollte der Steffi sie hergeben. Na. Sowas macht nur ein Kobold, dem sein Verstand ein bisschen zu klein ausgefallen ist. Mein Verstand ist riesengroß. Gib sofort die Zigaretten her, oder... Ja, was liegt denn da alles unter deinem Bett? Ist das das Neueste, dass du da drunter einen Kramerladen aufmachst? Das Zeug war doch alles in deiner Kommode drin. Ja, weil ich habe die Sachen rausgetan, weil ich sie wieder schön einräumen wollte. Ach so. Ja, aber dann musste ich schnell was dichten und dann habe ich die Sachen erstmal so ganz einfach so unter das Bett geräumt. Und das soll ich glauben? Ja. Mach einmal die Kommode auf. Ja, später vielleicht. Na, jetzt. Und zwar auf der Stelle. Also die... Da bitte, die Kommode klemmt. Also ich meine die Schublade von der Kommode. Was die geht du überhaupt nicht mehr sagst. Ja, da muss ich dir ja beim Aufmachen helfen. Nein, lass das. Du machst sonst alles kaputt. Aha, das sind ja meine Zigaretten. 10 Stück, 4 von gestern und 6 von heute. Sag einmal, Pumuckl, schämst du dich denn gar nicht? Nein. Wenn ich jetzt den Buben verdächtigt hätte... Ja, dann hättest du ihn vielleicht rausgeworfen. Und dann hätten wir es wieder gemütlich. Ich will dir was sagen, Pumuckl. In dem Haus hier bin ich der Herr. Und wen ich in meine Werkstatt nimm und wen nicht, das bestimm ich. Und da lass ich mir auch von einem Kobold nichts reinreden. Hast du mir verstanden? Ja, ich natürlich. Natürlich habe ich dich verstanden. Ich habe ja immerhin 3 große Ohren. Nein, 2. Aber jetzt will ich dir mal was sagen. In diesem Haus hier bin ich der Kobold. Ja. Und wen ich leiden kann und wen nicht, das bestimme ich. Und wenn ich nicht will, dass der Steffi nicht da bleibt, dann ekle ich ihn eben hinaus. Und dann lasse ich mir auch von keinem Meister Eder was dreinreden. Das werden wir ja sehen. Aber eins kann ich dir jetzt gleich versprechen. Es kann jetzt passieren, was will. Du kannst von mir aus jetzt verstecken, was willst. Das nützt alles nichts. Als ob ein Kobold aufs Verstecken angewiesen wäre. Weißt du, was ich da sage? Da sage ich, pa! Ja, so. Du, was willst, ich gehe jetzt runter in die Werkstatt. Und ich auch! Damit sauste der Kobold blitzartig in die Werkstatt hinunter. Und als der Meister Eder den Raum betrat, krachte schon das erste Stück auf den Boden. Hey, wie ist denn das jetzt zugegangen? Ich bin doch gar nicht dran hingekommen. Na, ich heb's gleich auf, Herr Eder. Mhm. Nur noch die Verleimung mache ich fertig, ja. Und weil ich schon eingestrichen hab. Der Leimtopf! Mei, jetzt ist die ganze Soße am Boden. Und ans Holz ist auch noch was hingespritzt. Das geht mit warmem Wasser weg. Und ich kann doch das Brett nicht auslassen, weil sonst die Zwingen... Jetzt gängen die Zwinger auch noch auf und fallen runter. Da bin ich denn als solcher Depp? Jetzt nimmer, Steffi. Und jetzt jammer nicht, ich helfe dir schon. Hey, sind Sie an die Bretter gekommen? Na, mein Kobold. Wer? Mein Kobold. Dass Sie jetzt auch noch einen Spaß machen können, Eder. Am gescheitesten, du kümmerst dich nicht drum. Lass einfach alles fallen, wie es fällt. Und was drunten liegt, lass liegen, sonst fällt's gleich wieder runter. Na, so dumm werde ich doch auch wieder nicht sein. Wenn ich dir sag... Das schmeißt nicht du, sondern mein Kobold nunter. Pumuckl heißt er. Pumuckl? Fantasie haben Sie. Also die Kanten hast du ja ganz gut eingestrichen. Jetzt pass auf, jetzt passen wir es zusammen. Mhm. Gib mir schnell die Zwingen her. Die schraube ich jetzt so fest, dass sie der kleine Kobold nicht mehr aufbringt. Soderle. Jetzt wische ich nur noch schnell den Leim vom Boden, Herr Eder. Wo ist denn gleich der Putzlumpen? Unterm Aus... Ja, nein. Ist schon weg. Mei, die uralten Späß. Meinem Kobold fällt einfach nichts Neues mehr ein. Weißt, über den Papp muss jetzt der Kobold immer einen riesen Satz machen, sonst bleibt er hängen und wird sichtbar. Das wäre Spaß. Schade, dass den Kobold nicht wirklich gibt. Du, wenn ich's dir sag, den gibt's. So klein ist er und so große Ohren hat er und einen feuerroten Wuschelkopf und ein Gesicht. Das ist ja so frech, dass es schon wieder komisch ist. Mei, der ist ja lieb, Herr Eder. Den kann ich mir jetzt richtig vorstellen. Sie hätte Schriftsteller werden sollen. Na, danke schön. Holz ist mir lieber als Papier. Aber pass auf, jetzt machen wir weiter. Hast du alles genau nachgemessen? Ja, ganz genau. Ja, aber ich kann es ja noch einmal überprüfen. Wo ist denn gleich der Zollstab? Ja, wahrscheinlich beim Putzlumpen. Ja, aber da ist doch noch gerade der Zettel gelegen auf der Hobelbank, wo ich die genauen Maße aufgezeichnet habe. Wo ist denn der jetzt hin? Der Zettel kann doch nicht auch noch beim Putzlumpen sein. Sag das nicht. Wahrscheinlich, wenn du jetzt deinen Bleistift suchst, dann ist er weg. Herr Eder, allmählich kriege ich verjetzt eine Gänsehaut. Der Bleistift ist wirklich weg. Habe ich's nicht gesagt? Schau mal da drunten unter die Hobelspäne. Da versteckt der Pumuckl die Sachen am liebsten. Weigert, ja, das muss der Zugwind alles dann übergeweht haben. Mm-mm. Wie sie reingekommen sind. Nein. Ja, und da unter den Hobelspänen. Das sind ja auch meine Aufzeichnungen. Schau, ich kenn doch die alten Tricks von Pumuckl. Also wissen Sie, Eder, eins wundert mich schon, dass Sie den Kobold nicht besser erzogen haben. Mich haben's doch auch erzogen. Ja, mein, so ein Kobold ist halt ein rechter Teufel. Schau mal, wo der Zollstab ist. Ja, unter den Hobelspänen ist er nicht. Na? Da unter der Hobelbank. Ja, und der Putzlumpen liegt daneben. Ja, Steffi, heute musst du alles gut festhalten, sonst ist alle Augenblick was weg. Mach dich drauf gefasst, dass du heute mehr suchst, als du arbeitest. Na, das tue ich nicht. Das mache ich nämlich ganz einfach. Ich bind alles an. Na, und die Zeichnung, die mache ich mit Reißnägeln fest. Ja, und schon ist es aus mit der Pumuckelei. Wenn's dich dann nur nicht täuscht. Der Steffi hat tatsächlich den Bleistift, das Metermaß, einen kleinen Handbohrer und einen Schraubenzieher mit Schnüren versehen und sich alles um den Hals gehängt. Es hat ihm richtig Spaß gemacht, das, wie er glaubte, Pumuckl-Spiel mitzuspielen. Und während sich der Steffi dabei vor Lachen ausschütten wollte, hockte der Pumuckl mit grimmigem Gesicht auf der Hobelbank. Am meisten ärgerte ihn, dass der Meister Eder recht hatte. Ihm fiel tatsächlich nichts ein, was den Steffi hätte so richtig vergraulen können. Im Gegenteil, der Steffi hatte noch seinen Spaß an der Sache. Eigentlich ist es ja schade, Eder, dass Sie das mit dem Kobold erst heute erfunden haben. Am Anfang, da habe ich mich so dumm angestellt, da hätte es noch viel mehr passt, wenn Sie gesagt hätten, dass der Kobold schuld ist. Ja, der war schon am Anfang auch da, aber da hat er sich zurückgehalten. Erst seitdem ich dich so gelobt habe, ist er eifersüchtig geworden und jetzt lässt er alles schiefgehen. Ja, das verstehe ich. Sie haben mich auch viel zu viel gelobt. Aber jetzt säge ich die Bretter zu. Ja. Was ist denn jetzt mit der Maschine los? Schalt's nur mal ein. Das ist aber blöd. Die werden ganz rupfig. Also an die Maschinen darf der Pumuckl nicht. Da werde ich grantig. Ich habe die Maschine eingeschaltet und da ist der Hebel sofort zurückgesprungen. Na, vielleicht habe ich nicht fest genug rübergedrückt. Warten's, ich probier's noch einmal. Vielleicht läuft's dann. Das ist aber blöd. Das werden wir jetzt gleich haben. Steffi, geh in die Wohnung nach und schau bitte nach den Sicherungen. Ja, meinen's, dass das an den Sicherungen liegt? Vielleicht, man kann es nicht wissen, vielleicht auch nicht. Geh nur zu Steffi. Ist schon gut. Ich schau schon nach. Ah, da sehe ich dich, Herr Pumuckl. Ja, und ich sehe dich auch. Wenn du jetzt nicht auf der Stelle aufhörst, den Steffi zu stören... Der Steffi stört mich! Ja, dann muss ich dich einsperren, verstanden? Ja, aber ich muss mich nicht einsperren lassen, verstanden? Dazu musst du mich nämlich erst mal erwischen und dann, wenn du... Keine Sorge, das werden wir gleich haben. Das wäre ja doch, Freundl, wenn ich dir nicht Herr werden will. Lass mich aus! Im Gegenteil, ich sperre dich ein. Nein, das war schon lange nicht mehr notwendig, aber jetzt wird wieder mal Zeit. Schon wie du das mit den Zigaretten gemacht hast, da hätte ich dich gleich einsperren sollen. Aber ich bin allerweil zu gut mit dir. Bitte nicht einsperren, nicht einsperren. Nix da, nein, in das Kasterl, sag ich. Nein, bitte nicht. Ich hüpfe und klopfe und tobe herum. Bitte schön, von mir aus, vielleicht wirst du dann ein bisschen müde dabei. Ich werde kein bisschen müde, kein bisschen. Herr Eder. Der Sicherung fehlt nichts? Ich hab die Störung schon behoben. Ja, wo hat's denn gefehlt? Der Pumuckl war's. Ich hab ihn eingesperrt. Na, sagen's ja jeder im Ernst, wo's gefehlt hat. Nachher weiß ich's fürs nächste Mal. Hörst denn das Klopfen nicht? Dort drin in dem Kasterl ist er. Ja, richtig, da klopft's. Da haben sie irgend so ein Mandel zum Aufziehen drin, oder? Na, auf dem Oktoberfest kann man die kaufen, gell? Na, wenn ihr das sagt. Nicht aufmachen! Nicht durchschauen! Ja, aber Herr Eder, da ist ja gar nichts drin. Ja, weil du das rauslassen hast. Der Pumuckl ist doch unsichtbar, Herrschaftszeiten. Wie erwische ich den jetzt bloß wieder? Ach, lassen Sie ihn heraus. Wenn er so aussieht, wie Sie gesagt haben, dann darf er auch rumhüpfen. Ich erlaub's. Bub, du weißt nicht, was du sagst. So, da hast du's. Ja, das ist doch der gerahmte Meisterbrief von Ihnen, der da von der Wand gefallen ist. Mhm. Ja, das ist ja allerhand. Der Rahmen ist hin und das Glas ist gesprungen. Mitten durch Ihren Namen. Jetzt ist genug, Pumuckl. Heute kriegst du nichts mehr zu essen von mir. Weder Wurst, noch ein Brot, noch sonst was. Und auch nichts zu trinken, außer Wasser. Und Schokolade kannst du für mindestens 3 Wochen an den Hut stecken. Schokolade isst er nämlich für sein Leben gern. Mei, ja, und dann kriegt er gleich 3 Wochen lang keine? Kein Bröckerl. Ja, aber wenn er doch ein Kobold ist, nachher kann er gar nichts dafür. Nix da, alles hat seine Grenzen. Und mir zwei, Steffi, wir hören für heute auf. Darfst früher heimgehen. Wenn einmal alles schief geht, muss man rechtzeitig aufhören. Merkt ihr das? Das ist ja prima, Herr Eder. Dann komme ich heute schon früher in den Schwimmverein und kann länger trainieren. Ja, das tust du trainieren. Da muss ich mich ja direkt beim Pumuckl bedanken. Na, das ist nicht notwendig. Hau nur ab. Der Steffi hat sich das nicht zweimal sagen lassen. Er hat sein Arbeitsgewand ausgezogen und ist gegangen. Allerdings hat er sich vorher noch beim Umziehen eine Weile in der Ecke neben der Hobelbank zu schaffen gemacht. und beim Hinausgehen hat er vom einen Ohr bis zum anderen gegrinst. Kaum war der Meister Eder mit dem Pumuckl allein, begann er, dem Kobold eine mächtige Standpauke zu halten. Und manchmal wünsch ich mir ehrlich, dass du nie sichtbar worden wärst. Das gerät allerweil. Und da stehen wir ein Depp. Was meinst du, was der Steffi daheim jetzt erzählt? Die hält mich doch alle für einen Spinner. Und das weißt du ganz genau. Und was treibst du denn da hinten? Ich schau bloß. Was hast du denn da in der Hand? Was Schönes. Ja, was sehr Schönes. Was, das du mir 3 Wochen lang nicht geben willst. Aber ich hab es doch. Ja, Schokolade. Was? Ja, das da, auf dem Zettel ist es gelegen. Auf was denn Zettel? Auf dem da steht was drauf hier. Die Schokolade ist für den Pumuckl, damit ihm die 3 Wochen nicht zu lang werden. Steffi. Ja, das steht da drauf. Mein Steffi, hast du Ahnung. Du willst nett sein zum Kobold, der nichts anderes im Sinn hat, als dich nasekeln. Schokolade schmeckt gut. Ist richtig süß. Ja, und du schämst dich nicht einmal. Und ich zieh ihn ruhig, dem Steffi sehr Schokolade. Ja, so gut ist die Schokolade auch wieder nicht. Kratzt etwas, kratzt etwas im Hals. Und wie nett der Fußballerweib über dich geredet hat. Und aus dem Kasten hat er dich rausgelassen. Naja, also das ist ja... Aber du hast ja nichts weiter im Kopf gehabt als die nächste Bosheit. Das war doch nur Wut auf dich. Doch, war doch nicht mehr Wut auf den Steffi, weil du mich doch in die Schublade... Ich hab ja auch nicht was von ihm, sondern was von dir runtergeworfen. Ja, da danke ich dir halt nachher recht schön dafür. Vielleicht willst du jetzt mich nasekeln. Nein. So. Nein, das nicht. Dann geht es also morgen mit dem Steffi wieder weiter. Aber ich sag dir, der Bub bleibt da seine ganzen 4 Wochen. Deswegen musst du doch nicht solchen Lärm machen. Doch. Nein. Ich finde nämlich, also eigentlich finde ich, also wenn ich es also genau bei genauerer Betrachtung, Trachtung, also ich finde auch, dass der Steffi ruhig da bleiben darf. Was du nicht sagst. Ich habe es nicht gesagt, sondern ich sage es. Ich sage, er darf da bleiben und ich tue ihm auch nichts mehr. Nein, und ui. Jetzt kratzt die Schokolade plötzlich überhaupt nicht mehr im Hals. Ja, die schmeckt wirklich gut. Willst du aber was probieren? Ja, probier ruhig. Dankeschön. Kann sein, dass mich die Schokolade im Hals kratzt. Ich arbeite jetzt weiter. Ja, so geht's manchmal. Zuerst hat der Pumuckl den Steffi erzogen und dann hat der Steffi den Pumuckl erzogen, allerdings ohne es zu wissen. So ist die kurze Lehrzeit des Steffi gut zu Ende gegangen und er hat sich mit Eders Hilfe ein Bücherregal gebaut, auf das er noch sehr lange stolz sein kann und um das ihn sein Freund Rudi richtig beneidet. Aber wertvoller als das Regal war für den Steffi doch die Erkenntnis, dass Zupacken und was Schaffen fröhlicher macht als Widerborstigkeit und Faulheit. Und das hat sich auch in seinem nächsten Schulzeugnis bemerkbar gemacht. Aber auch der Meister Eder und sein Pumuckl sind sich einig. So erfolgreich die Erzieherei auch war, Lehrbuben brauchen sie in Zukunft keinen mehr.